Also, das ist doch alles ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Selenskyj geht mit seiner Frau durch den Park. Da kommt Putin mit seinem Schlägertrupp und machen sich an Frau Selenskyj ran. Wollen sie vergewaltigen. Und Scholz, was macht der? Der hat die Maschinenpistole, aber versteckt sich im Gebüsch und gibt Selenskyj die Waffe nicht. So eine feine Sau, Schweine-Scholz. Sieh zu, wie Frau Selenskyj vergewaltigt wird. Und dann klaut Putin Selenskyj noch die Einkaufstüte mit dem Brot. Selenskyj ist einer von uns, der unsere Werte verteidigt. Seine Bankkonten in den Steuerparadiesen sind voll davon. You can see him and you cannot touch him. Do you understand? Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Stehen bleiben! Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wach auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les ones. Barcelona, Fun City Blues, willkommen im Niemandsland. Alles ist irrsinnig teuer geworden. Die einfachsten Grundnahrungsmittel, Milch, Brot, Kartoffeln, Gemüse, Obst um 40% zum Teil. Aber die Handgranaten auf dem Schwarzmarkt in Kiew, Odessa und Charkow sind billiger geworden. Die bekommt man jetzt für 18 Euro das Stück. Sechserpack 90 Euro. Und die Preise in den Soldatenpuffs im Donbass sind auch gesunken um 30%. Kalaschnikow gebraucht 300 Euro. In Barcelonas Zentrum beginnen die Menschen wieder zu protestieren. Gestern gab es eine Demo im Stadtviertel Poblenou gegen die Preistreiberei. Barcelona an einem Donnerstag im September. Heute ist der erste Tag nach Monaten, wo man das Gefühl hat, die Hitzewelle ebbt endlich etwas ab. Es ist bewölkt. Die Temperaturen liegen bei 24 Grad, fast kühl im Vergleich zu den schweißtreibenden 38 Grad Tagen der letzten Wochen. Niemandsland auf Kontrabanda FM meldet sich aus der Sommerpause zurück. Der Heinrichplatz in Kreuzberg heißt jetzt Rio Reiser Platz. Er wurde Ende August umbenannt nach dem schon legendären Frontmann und Sänger der Gruppe Tonsteine Scherben, dem Musiker Rio Reiser. Es gab ein Fest. Die Tonsteine Scherben Nachfolgeband spielte Funky Götzner am Schlagzeug. Und wenige Tage später starb der Altlinke Hans-Christian Ströbele im Alter von 83 Jahren. Der Mann ist in Berlin und in Kreuzberg eine Legende. Über 40 Jahre lang konnte man ihn in Berlin-Kreuzberg oft mit dem Fahrrad umherfahren sehen. Er war Gründer oder Mitbegründer der AL, der Tageszeitung Die Taz, und er war Mitglied im Bundestag per Direktmandat in Kreuzberg 2002. Jetzt zurück in Barcelona. Der Touristenansturm ist wieder etwas abgeebbt. Die Schulen in Katalonien beginnen eine Woche früher. Man sieht ganze Gruppen von Kindern mit ihren Lehrerinnen und Lehrern durch die Straßen der Altstadt ziehen. Sie sind zu Freiluftaktivitäten unterwegs. Die Straßen in meinem Viertel sind etwas sauberer geworden. Die Reinigungswagen kommen mehrmals am Tag. Auch hat das Rathaus zusätzliche Müllcontainer aufgestellt. In den Kneipen am Santa Catarina-Markt sind die Tische wieder mehrheitlich mit Einheimischen besetzt. Aber in zwei Wochen sind die La Merced-Feste. Da wird wieder ordentlich internationales Publikum eingeflogen. Ein Freak auf dem Fahrrad fährt vorbei. Er hat einen kleinen Anhänger am Rad. Man hört ihn schon von Weitem. Er beschallt im Vorbeifahren die Passanten mit einer irre lauten Musik aus einem Lautsprecher, den er ans Rad gebunden hat. Es klingt orientalisch. Die Zeitungsverkäuferin sagt, dass der Bursche Beschallungsfreak genannt 2 bis 3 Mal am Tag vorbeikomme. Vor ein paar Tagen habe ich ihn im San Antonio Kiez gesehen bzw. gehört. Schlagzeilen in der Vanguardia. Wieder Beschuss von Kernkraftwerk Zaporizhzhia. Russen, haha. Die Medien in den NATO-Ländern behaupten, dass russische Soldaten das von ihnen besetzte Atomkraftwerk selbst beschießen. Qualitätsjournalismus. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel kommt mit neuen Hassreportagen auf Putins Regime an die Kioske. Putins Tochter zu Lustreisen in München. Bild-Zeitung freut sich über tote russische Soldaten. Tote Russen! Putins Agentennetz operiert in Deutschland. Der Spiegel. Einreiseverbot für Russen. Ukraine zerstört sowjetische und russische Denkmäler. Hurra! Hoch leben die westlichen Werte. Barcelona, Fun City Blues. Ich setze mich in mein altmodisches Café an der Plaza Tetuan und bereite die Sendung vor. Schön hier. Altmodische Holzstühle, Marmorplattentische, Kellner von hier. Na, wieder im Lande? Ja, nicht mehr so heiß. Toll, oder? Ganz toll. War ja nicht mehr zum Aushalten. Als ich aus den Ferien zurückkam, riss ich ca. 20 Blätter von meinem Geschichtskalender ab. Hier ein paar Zitate aus Harenbergs Geschichtschronik 2022. Die wahre Freiheit ist nichts anderes als Gerechtigkeit. Johann Säume. Freitag, 2. September. Übrigens, der 2. September 1957 war der Rassenkonflikt um Schulbesuch für Schwarze in den USA. Der größte Aberglaube ist der Glaube an die Vorfahrt, Jacques Tati. Am 1. September 1897 wurde die erste U-Bahn der Vereinigten Staaten in Boston eingeweiht. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jeden Tag auf eine Hochzeit gehen, als Braut. Ja, das ist ein bisschen so, wie mein Leben ist. Prinzessin Diana. Die Prinzessin starb am 31. August 1997 den Unfalltod in Paris. September 1972. Ich war ein Außenseiter, meine Unbefangenheit war verloren gegangen, nichts war mehr normal. Ulrike Mayfahrt. Die gewann 1972 an einem 4. September bei der Olympiade in München Gold beim Hochsprung, ein neuer Weltrekord. Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken, Ferdinand Magellan. Am 6. September 1522 gab es die erste Weltumsegelung. Magellan beweist, dass die Erde eine Kugelgestalt hat. Die Spiele müssen weitergehen. Ein Zitat des IOC-Präsidenten Avery Brundage am 5. September. 1992 war der Terroranschlag bei den Olympischen Spielen in München. Insgesamt kamen 17 Menschen ums Leben. In den frühen Morgenstunden des 5. September 1972 überfielen Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September die Unterkunft der israelischen Olympiamannschaft in München, ermordeten 2 Sportler und nahmen 9 weitere als Geisel. Beim Massaker im Olympiadorf und während der Befreiungsaktion kamen 17 Menschen ums Leben. Es kann nicht jeder der schnellste Mann der Welt werden. Usain Bolt. Der gewann am 5. August 2012 mit 9,63 Sekunden den olympischen Rekord bei 100 Metern. Ausgerechnet der Mensch ist unmenschlich. Thomas Bernhard. Am 17. August 1962 erschießen Grenztruppen der DDR den Flüchtling Peter Fechter. Musik. Kraft kommt nicht aus körperlichen Fähigkeiten, sie entspringt einem unbeugsamen Willen. Mahatma Gandhi. Am 15. August 1947 wird die britische Kolonie Indien, Britisch-Indien, unabhängig und geteilt. Der Kampf geht weiter, bis ganz Palästina frei ist. Yasser Arafat. Am 21. August 1982 gibt es den Abzug der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO aus Beirut. Wenn es kein Wasser zum Waschen gäbe, wie sähe die Welt dann aus? Theresia von Avila. Am 8. August 1962 hat ein Augsburger Unternehmer zum ersten Mal eine selbsttätige PKW-Waschanlage zum Patent angemeldet. Und das letzte Zitat kommt von Mary Shelley. Kein Mensch wählt das Übel, weil es das Übel ist. Er verwechselt es nur mit Glück, dem Guten, das er sucht. Am 30. August 1797 war der Geburtstag der englischen Schriftstellerin Mary Shelley. Und nach dieser langen Zitateneinführung in die heutige Niemandsland-Sendung begrüße ich alle noch einmal und wir machen weiter mit etwas Musik. Die Gruppe Knorkator mit ihrem Post-Punk-Noise-Rock. Jo! Asteroid rast auf die Erde zu. Eine Woche bis zum Einschlag, wir können nichts mehr tun. Alle haben Angst, ist das jetzt das Ende der Menschheit? Oder findet die Wissenschaft noch eine Möglichkeit? Schicken wir Atomraketen, um das Ding zu sprengen? Müssen wir uns alle im Bunker zusammendrängen? Was auch passiert, eine Sache ist klar. Die Welt wird nie wieder so, wie sie vorher war. Die Welt wird nie wieder so, wie sie vorher war. Analysen haben neue Erkenntnisse gebracht. Der Komet ist aus Scheiße, wer hätte das gedacht? Doch lasst euch davon jetzt nicht den Appetit verderben. Denn das bedeutet vor allem, wir müssen doch nicht sterben. Vielmehr ist es eine Chance für die ganze Welt. Einfach Scheiße ist das neue Geld. Der Aufprall wird nicht so schlimm, denn der Klumpen ist weiß. Es dauert nicht mehr lange, dann sind wir alle frei. Die Welt wird nie wieder so, wie sie vorher war. Berechnungen waren falsch, er wird vorbeifliegen. Scheiße. Und schon ist der Preis für Scheiße enorm gestiegen. Scheiße. Wir fressen alle wie bekloppt, denn das gibt größere Haufen. Scheiße. Und davon kann man sich dann noch mehr zu fressen kaufen. Scheiße. Jedes öffentliche Klo wird automatisch zur Bahn. Scheiße. Millionäre erkennt man sofort an ihrem Gestand. Scheiße! Knoben, gespügelten Fallrohre, alles passé. Scheiße! Wir scheißen uns einfach direkt ins Portemonnaie. wieder so, wie sie vorher war. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 240. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. In der letzten Folge vor den Ferien hatten wir uns mit Theorie und Praxis der Mujeres Libres während der Revolution in Spanien und während der Zeit des Bürgerkrieges beschäftigt. Heute werfen wir wieder einen Blick in das andere Lager, und zwar in den Frauenverband der Falange, in die Sección Femenina, SEF. Frauen wurden während des Bürgerkrieges in beiden verfeindeten Lagern, sowohl in der frankistischen als auch in der republikanischen Zone, massenhaft für die durch den Krieg entstandenen Aufgaben im Gesundheitswesen und in der Versorgung herangezogen, besonders in der Krankenpflege, der Waisenfürsorge und in Feld- und Suppenküchen. Dabei griff das frankistische Spanien vor allem auf Frauen aus den städtischen und ländlichen Mittelschichten zurück. Viele von ihnen traten in den Frauenverband der Falange ein, die Sección Femenina, SEF. Diese Organisation widmete sich in den ersten Jahren nach dem Bürgerkrieg vor allem der Gesundheits- und Sozialfürsorge, befasste sich aber auch mit der Überwachung und moralischen Disziplinierung republikanischer Familien. Die Frankisten einschließlich der Falangisten betonten immer wieder, dass sie, anders als die gegen die natürliche Ordnung verstoßenen Republikaner, die Frauen für Aufgaben im Bereich der Fürsorge mobilisierten und damit der traditionellen Rolle der Frauen entsprachen. Aber auch diese politische Rhetorik kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Sección Femenina zahlreichen Frauen die Möglichkeit bot, eine neue Rolle im öffentlichen Leben zu übernehmen. Damit konnten sie sich in das patriotische Unternehmen, eine neue Ordnung in Spanien zu errichten, eingebunden fühlen. Doch ein weiterer Widerspruch in der SF bestand darin, dass sie zwar das Bild einer Armee ökonomisch unabhängiger, unverheirateter Frauen bot, die aber ihrer weiblichen Klientel das Evangelium der Häuslichkeit und der Unterordnung predigten. Die Bedeutung der SF in der Nachkriegszeit beruhte gewiss auch auf den offenkundig kriegsbedingten demokratischen Faktoren. Gleichwohl hat die Organisation im Laufe der Zeit zur Veränderung der Beziehungen zwischen den Geschlechtern und zur Dynamisierung des sozialen und kulturellen Wandels wesentlich beigetragen. Der Krieg hatte in beiden Zonen eine dynamisierende Wirkung auf die Kultur, das heißt ganz allgemein auf den Prozess, in dem sich der gesellschaftliche Wandel vermittelt und im engeren Sinne auf bestimmte Kulturgüter wie etwa die Musik, das Kino, das Theater und die Kunst. Nicht nur die Republikaner, auch die Frankisten nutzten neue Formen des kulturellen Schaffens zu Propagandazwecken, sei es den Rundfunk, ein bevorzugtes Medium der Frankisten, zur Verbreitung von Kriegspropaganda, die Kunst, das Kino oder die Wochenschau. Zugleich nahmen die Dinge in vielen Bereichen ihren gewohnten Lauf. Sowohl in der republikanischen als auch in der frankistischen Zone gab es weiterhin eine blühende Populärkultur, die sich weder eindeutig politisch noch propagandistisch vereinnahmen ließ. Ihre Bedeutung nahm während des Krieges sogar noch zu, weil sie für die Menschen einen Rückzugraum darstellte, in dem sie ihren Träumen nachhängen und sich von der schmerzlichen Wirklichkeit ringsum erholen konnten. Dazu gehörte in beiden Zonen Schlagermusik, Kabarett und Varieté. Daran konnten auch alle frankistischen Moralkampagnen und die weniger kategorische Missbilligung durch revolutionäre Idealisten im republikanischen Spanien nichts ändern. Das populärste Medium war vermutlich das kommerzielle Kino. Als 1931 die Republik ausgerufen wurde, konnte sich in Spanien gerade der Tonfilm durchsetzen, und in den folgenden 5 Jahren erzielte die heimische Filmindustrie beträchtliche Wachstumsraten. Auf eine Bevölkerung von 24 Millionen Menschen kamen 3000 Lichtspielhäuser. Hollywood steuerte zu diesem Angebot zahlreiche Liebes- und Musicalfilme und Komödien bei. Das blieb auch während des Krieges in beiden Zonen so, obwohl führende Frankisten die Dekadenz solcher Filme ablehnten und sie einer strengen Zensur unterzogen. In der frankistischen Zone waren auch zahlreiche deutsche und italienische Filme zu sehen. Die einheimische Produktion populärer oder politischer Filme wurde hingegen durch den Umstand behindert, dass sich die meisten Produktionsfirmen in republikanischen Händen befanden. Viele frankistische Unterhaltungs- und Propagandafilme entstanden daher in den Studios von Rom oder Berlin. Anfang 1937 nahm eine sehr viel entscheidendere technische Unterstützung von Seiten Deutschlands und Italiens zu, als nämlich Hitler und Mussolini sich darüber verständigten, dass nur eine massive Aufstockung der Rüstungshilfe den raschen Sieg der Putschisten ermöglichen konnte. Die von den beiden Diktatoren großzügig gewährte Unterstützung kollidierte allerdings mit Francos Strategie eines verlangsamten Vormarsches gegen die Republik. Deshalb kam es zu beträchtlichen politischen Spannungen. Hitler und Mussolini reagierten verstimmt über Francos Hinhaltetaktik und stellten sogar dessen militärische Kompetenz in Frage. Sie nötigten ihn dazu, Deutsche und Italiener in seinen Generalstab aufzunehmen, was bei seinen Offizieren etwa genauso viel Anklang fand wie im republikanischen Offizierskorps die Anwesenheit sowjetischer Militärberater. Außerdem musste Franco die Präsenz italienischer Militärverbände tolerieren, die wesentlich eigenständiger operieren durften als auf der Gegenseite die Interbrigaden. Franco blieb jedoch keine andere Wahl, da er auf Kriegsgerät und Waffentechnik aus Italien angewiesen war. Seit Januar 1937 unterstützte Italien den Generalissimo außerdem mit starken Truppenverbänden. Nach Einführung eines effizienten Systems der Truppenaushebung konnten die Frankisten in ihrem Herrschaftsgebiet sogar ihre Truppenstärke erhöhen. Doch war ihr Bedarf an gut ausgebildeten Soldaten so groß, dass republikanische Kombattanten, die unmittelbar an der Front in Gefangenschaft gerieten, anders behandelt wurden als feindliche Guerillakämpfer, die in dem schmutzigen Krieg hinter den Linien der Frankisten gefasst wurden. Republikanische Soldaten, die in Gefangenschaft gerieten, wurden meist in die eigenen Reihen aufgenommen, wie es auch umgekehrt die Republikaner mit frankistischen Soldaten hielten. Am ehesten übernommen wurden die Wehrpflichtigen der republikanischen Armee, was sie nach dem Krieg freilich nicht vor einer politischen Überprüfung, einer langen Gefängnis oder sogar vor der Todesstrafe bewahrte. Gerade deswegen ist es nicht sehr plausibel, in der frankistischen Armee ein Mittel der nationalen Integration sehen zu wollen. Wer als Freiwilliger in die republikanische Armee eingetreten war, wurde vor der Aufnahme in die frankistischen Verbände einem rigorosen Verhör unterzogen. Dies galt vor allem für republikanische Offiziere, die nicht selten sogar hingerichtet wurden. Die brutalste Behandlung erfuhren politische Kommissare, die sich als solche identifizieren ließen. Sie wurden für gewöhnlich erschossen. Interbrigadisten fielen als Ausländer und Söldner unter die gleiche Kategorie und wurden häufig exekutiert, vor allem, wenn sie auch noch als Offizier oder Politkommissar gedient hatten. Diese Praxis der Frankisten verstieß eindeutig gegen die Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen. Im Verlauf des Jahres 1937 nahm die Zahl der Hinrichtungen jedoch ab, da die Interbrigadisten nun häufig gegen Italiener, die den Republikanern in die Hände gefallen waren, ausgetauscht werden mussten. Aber Franco benötigte nicht nur Truppen, sondern in verstärktem Maße auch Luftunterstützung, die ihm nur Deutschland oder Italien geben konnte. Diese Unterstützung sorgte dafür, dass seine Streitkräfte bis auf drei Ausnahmen stets die Oberhand behielten. Die drei Ausnahmen waren die Schlacht um Madrid Ende 1936 und die Schlachten von Jarama Februar 1937 und von Guadalajara im März 1937, als die Italiener von den Republikanern in die Flucht geschlagen wurden. Doch der Preis, den Franco für die Unterstützung zu entrichten hatte, war eine zunehmende Abhängigkeit von seinen deutschen und italienischen Hintermännern. Seinen Vernichtungskrieg konnte er nur führen, indem er vermehrt wichtige ökonomische Ressourcen seines Landes verpfändete. Historiker weisen immer wieder auf die politische Abhängigkeit der Republik von der Sowjetunion hin, doch erwähnen sie meist nicht, dass das frankistische Spanien eine Nazi- bzw. eine Faschistenkolonie gewesen ist. Wie sich vielfach belegen lässt, und wir haben das in Kapitel 6 auch getan, gilt dies nicht nur für die Zeit unmittelbar nach dem Bürgerkrieg, als das Land sozusagen den Status einer inoffiziellen deutschen Kolonie annahm. Eines war jedoch klar. Francos Triumph im Bürgerkrieg würde bedeuten, dass Spanien der aggressiven Expansionspolitik Deutschlands und Italiens gewonnen bliebe. Denn wie die gesamte spanische Rechte war auch Franco von der Idee einer Rückeroberung des im 19. Jahrhundert verlorenen Imperiums besessen. Die von Nazi-Deutschland betriebene Zerstörung des internationalen Status quo galt ihm als beste Voraussetzung dafür, die eigenen Ziele zu verwirklichen, im Schlepptau des faschistischen Sieges. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 240. Eine Niemandslandproduktion, 2022. Literaturangabe. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham, übersetzt ins Deutsche von Susanne Lenz. Titel der englischen Originalausgabe, Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Die deutschsprachige Ausgabe erschien im Jahr 2008 im Philipp Recklam Verlag Junior in Stuttgart. No pasarán. Pasaremos. Niemandsland. Andererseits sagst du zu Recht, dass die Bezeichnung Hochbahn auch ganz schlecht ist, wenn man erstmal klärt, dass dieser Zug kurz vor Schöneberg in den Abgrund fährt. Abgrund ist ein gutes Wort für die Beschreibung jenes fortgeschrittenen Verfalls der guten Sitten im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. Lass uns nochmal um die Häuser ziehen, schonungslos und ohne Hintersehen, willenlos und immer mittendrin. An den letzten warmen Tagen in Berlin. Soll man nun der Sprache wegen diesen Teil der U-Bahn unter Schmerzen in die Erde legen, oder reicht es, wenn man kurz vor Schöneberg die Linie einfach sperrt? Sicher gibt das böses Blut Doch Sprache ist, das wissen wir, das allerhöchste Gut. Und ohne Klarheit in der Sprache ist der Mensch nur ein Gartenzwerg. Lass uns nochmal um die Häuser ziehen, schonungslos und ohne Hintersehen, willenlos und immer mittendrin, an den letzten warmen Tagen in Berlin. Gut, dass ich in dieser Welt noch jemand an die großen Fragen wagt und eine Anstrengung gedanklicher Natur unternimmt, ohne Geld. Gut, auch wenn man so wie wir keinen Dank dafür erwartet und sich selbst nicht lobt, weil man bescheiden und genügsam gar nichts will als noch ein Bier. Lass uns nochmal um die Häuser ziehen, schonungslos und ohne Hintersehen, willenlos und immer mittendrin, an den letzten warmen Tagen in Berlin. Ja, wunderschön. Berliner Großstadtpoesie von Element of Crime. Romantik heißt das Album von 2001, das Lied alle vier Minuten. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts an dieser Stelle nun Le Monde Diplomatique, der Hörtext der Woche. Es geht um die Sprache in Zeiten des Krieges. Sprache in Zeiten des Krieges von Katharina Döbler. Nach einem kurzen, beschämten Schweigen im vergangenen Jahr sind sie wieder da, in Großbuchstaben geschrieben, besungen und gepriesen. Sie sind das, was uns von der Barbarei trennt, unser Distinktionsmerkmal gegenüber dem Rest der Welt. Die westlichen Werte. Blau und Gelb unterlegt, denn sie werden jetzt in der Ukraine verteidigt, nicht mehr am Hindukusch. Im Gegensatz zu Afghanistan geht es allerdings nicht um Nation-Building von außen, sondern um den Wunsch einer Mehrheit in der Ukraine selbst. Sie will einer europäischen Gemeinschaft angehören, die diese westlichen Werte für sich reklamiert und dabei für selbstverständlich hält, dass Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit auch Wohlstand mit sich bringen. Dieser Mythos von Europa, schrieb der bulgarische Ökonom Stefan Kolev kürzlich in der Süddeutschen Zeitung, sei aus der Sicht der Osteuropäer in den 1990er Jahren und der Ukrainer von heute der Mythos von einer besseren Welt, die man selbst kaum kennt. Mythen haben den Vorteil, dass sie sehr dehnbar sind. Sie nehmen beliebig große Worte in sich auf und übernehmen sich nie. Sie werden nicht an Realitäten gemessen, weil sie über der Realität schweben und sie überleben mühelos jeden Untergang. So wie der Mythos von Europa nach zwei Weltkriegen und einem jahrzehntelangen Kalten Krieg eher gewachsen als geschwunden ist. Die Zurückhaltung der allermeisten Deutschen im Hinblick auf Nationalismus schmilzt dahin, wenn es um Europa und das Recht und die Freiheit geht. Der patriotische Stolz der meisten Deutschen liegt im Konstrukt dieser mythischen Verbindung. Hier existiert ein großes Wir der Zugehörigkeit und ein großes demokratisches Selbstbewusstsein. Und nun tobt ein russischer Angriffskrieg gegen ein Land, das den Anspruch erhoben hat, sich uns anzuschließen, ein Anspruch, der abgewehrt wurde. Das Land liegt ja von hier aus betrachtet ziemlich weit im Osten und die Bedenken waren groß. Aber nun, wo dort Menschen unter Bomben sterben, können wir nicht zusehen. Auch wenn wir in Syrien, in Tschetschenien, im Irak und andernorts dem Töten zugesehen haben, geschieht dies in unserer Nähe. Die Getöteten sehen aus wie wir. Und dann, so geht das derzeit gebräuchliche Narrativ, Die Ukraine wurde angegriffen, weil sie westliche Werte für sich reklamierte. Der Krieg, so der zwangsläufige Schluss, richtet sich eigentlich gegen uns. Die Ukraine, war kürzlich in der FAZ zu lesen, hält die Front, die Europa von der Barbarei trennt. So wird jetzt oft geschrieben und gesprochen, eisern und wehrhaft. Wehrertüchtigung, Feigheit, heldenhaft. Ganz zu schweigen vom allgegenwärtigen Slava Ukraini, Ruhm der Ukraine, das zahllose deutsche Twitter-User ihrem Profil und ihren Tweets hinzugefügt haben. Auch dieser geborgte Nationalismus ist Teil der Rüstung, die sich Europa nun anlegt. Das der Ukraine durch die russische Invasion aufgezwungene Heldentum gehört ebenfalls dazu und es wird umstandslos in den Mythos Europa integriert. Die Verzweiflung, die Wut und die nationale Selbstbehauptung eines Landes im Krieg geht in Europas neue pathetische Sprache ein. Wehrhaft sind wir jetzt, gemeinsam und zwar koste es, was es wolle. Es ist offensichtlich, dass diese Vokabeln nicht stimmen. Sehr bald nach Beginn des Krieges kam die Forderung auf, den Himmel über der Ukraine zu schließen. Wiederholt wurde sie mit Nachdruck bei einer Kundgebung auf dem Berliner Bebelplatz Anfang März zwischen den Prachtbauten der Staatsoper und des Prinzenpalais, wo die Nazis 1933 Bücher verbrannten. Die Stimmung in diesen Tagen war so, dass wir angesichts des Schreckens mehr tun mussten als Helme und Verbandszeug liefern. Es musste etwas Starkes, etwas Durchschlagendes sein, und den Himmel zu schließen, von Seiten der Ukraine als militärische Maßnahme gefordert, hatte poetische Wucht und mythologische Größe. Aber man kann den Himmel nicht schließen, man kann nur Luftschlachten führen, was keineswegs poetisch ist, sondern mörderisch und unabsehbare Folgen hätte. Hilflosigkeit gebiert symbolische Übersprungshandlungen. Ein Berliner CDU-Bezirksabgeordneter kam auf die Idee, das Thälmann-Denkmal einzuschmelzen und den Erlös in die Ukraine zu schicken. Eine andere wollte auch gleich das Denkmal mit dem kleinen sowjetischen Panzer an der Straße des 17. Juni in Berlin abreißen. Sogar an der University of Florida griff man auf diese Weise ins Kriegsgeschehen ein und benannte Ende März den Karl-Marx-Study-Room um, so dass er jetzt den schlichten, des Bolschewismus und alles russischen unverdächtigen Namen Room 229 trägt. Commies lose again, feierten rechte Plattformen diese erneute Niederlage des sowjetischen Kommunismus. Erinnert sich noch jemand, wie während des Zweiten Irakkriegs, als mehrere europäische Staaten sich der Teilnahme verweigerten, in den USA French Fries in Freedom Fries umgetauft wurden? Nicht alle sprachlichen Veränderungen in Zeiten des Krieges sind so albern und vergleichsweise harmlos, falls Sprache je harmlos sein kann. Wenn Sprache zu Waffen geschmiedet wird, ist es jedenfalls schwer, die richtigen Worte zu finden für die eigene Haltung. Was bedeutet dieses neue europäische Wir wirklich? Was daran ist mythologisch und was real und wie kann ich mich als denkendes, fühlendes und einer Identität bedürftiges Individuum in dieses Wir einfügen? Die kürzlich verstorbene Schriftstellerin Joan Didion hinterließ ihren Leserinnen den Satz: Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke, was ich anschaue, was ich sehe und was das bedeutet. Das ist keine schlechte Methode. An diesem sehr kalten Tag auf dem Bebelplatz versuchte ich unter ukrainischen, belarussischen und georgischen Fahnen zu verstehen, was es bedeutet, wenn eine Literaturnobelpreisträgerin sagt, dass in der Ukraine gerade ein Kampf des Lichts gegen die Finsternis im Gange sei. Svetlana Alexejewitsch ist die Verfasserin großartiger, vielstimmiger Chroniken. Eine davon heißt »Der Krieg hat kein weibliches Gesicht«. Sie kommt aus einer ukrainisch-belarussischen Familie, ich habe sie immer bewundert. Vom Bildschirm herab forderte sie nun ein gemeinsames Handeln in diesem Kampf des Lichts gegen die Finsternis. Und wie am ersten Tag der Schöpfung schied sich das Licht von der Finsternis, eine mythologische Ordnung war da und das Publikum applaudierte, es war auf der Seite des Lichts. So gern man sich auf dieser Seite sieht, was bei einem Angriffskrieg, den man nicht selbst unternimmt, ja nicht schwer ist, diese mentale Grenzziehung, die in ihrer unerbittlichen Gradheit an koloniale Landaufteilungen erinnert, ist wie ein Strich durch die ethisch vielfältig gegliederte Landschaft mit Bergschatten, Sümpfen und Ebenen. Westlich davon liegt unsere Seite mit Werten, die wir tagtäglich verraten, zuletzt massenhaft und offensichtlich an den Flughafenzäunen von Kabul. als Boris Johnson, den die britische Schriftstellerin A.L. Kennedy wegen seiner zynischen Politik den Todesclown nennt, an der Seite des ukrainischen Präsidenten durch Kiew schlenderte und mit routiniertem Lächeln ausgestreckte Hände ergriff, präsentierte auch er sich auf der Seite des Lichts. In einem ukrainischen Ort wurde deshalb eine Straße umbenannt. Die Wladimir-Majakowski-Straße heißt jetzt Boris-Johnson-Straße. Wir sind nicht das Licht, nur weil wir keinen Angriffskrieg führen, auch wenn es aus der Sicht eines Menschen, der in Belarus für die Meinungsfreiheit kämpfte und Familie in der Ukraine hat, zu dieser Zeit so aussehen mag. Aus anderer Perspektive gibt es diese mythisch-moralische Grenzziehung nicht. Die Politologin Marta Bakwesega-Osula aus Nairobi schrieb im Journal für internationale Politik mit einiger Bitterkeit, der russische Krieg gegen die Ukraine erinnere daran, dass die internationalen Reaktionen auf politische und wirtschaftliche Herausforderungen auch in einer Welt, die in ihrer Ausrichtung vermeintlich multilateral ist, eher durch geostrategische Kalküle als durch menschenfreundliche Wertvorstellungen bestimmt werden. Sie kommt zu dem Schluss, dass dies tatsächlich eine Welt ist, in der jeder Kontinent und jede Unterregion für sich alleine dasteht. Bleiben wir also bei unserem Kontinent, bei diesem Wurmfortsatz von einem Kontinent, bei Europa. Wenn es nun um Geostrategie geht und nicht um das Selbstbestimmungsrecht der Völker, um Freiheitsrechte, um Demokratie, um einen Angriff auf eine mythologische Wertegemeinschaft, was bleibt dann von der leidenschaftlichen Parteinahme für die Ukraine, außer der reinen Angst, selbst zum Ziel eines Angriffs zu werden? Für uns Deutsche ist die Vorstellung attraktiv. Mit Waffenlieferungen für die Ukraine und die westlichen Werte könnte die Barbarei, die unsere Vorväter dort angerichtet haben, irgendwie gesühnt werden. Die Vorstellung, wir könnten diesmal einen Krieg führen, zumindest aber unterstützen, der dem Guten diente, einen, bei dem wir auf der richtigen Seite stünden, westlich des großen Strichs, der West und Ost, Gut und Böse trennt, uns von denen. Oder, wie mein Großonkel gesagt hätte, vom Russen. Der Russe, manchmal auch der Iwan, existierte unter kalten Kriegern und Weltkriegsveteranen sprachlich nur im Singular, pars pro toto, sie sind alle gleich. Wenn der Russe kommt, wird es Nacht in Europa, sagte mein Großonkel. Er sagte noch ganz andere Sachen, die ich nie in mein Vokabular übernommen habe. Die Existenz der Berliner Mauer, kommentierte er mit den Worten, wenn die Bundeswehr nicht so eine Gurkentruppe wäre, hätten wir dem Russen das nicht durchgehen lassen. Und er sagte, wir hätten 45 gleich mit den Amis gegen den Iwan marschieren sollen. In der Sprache berühren sich Erwartung und Erfüllung, schreibt Ludwig Wittgenstein im Absatz 445 seiner philosophischen Untersuchung. Die alte Feindschaft, auch die alte Angst vor Russland bzw. der Sowjetunion bzw. einem totalitären System macht es uns leicht, den verzweifelten Patriotismus und Nationalismus eines angegriffenen Landes zu übernehmen. Slava Ukraini. Der Bildungsrundfunk bringt uns ukrainische Kultur nahe. In Konzerthäusern werden anstelle von russischen ukrainische Komponisten gespielt. Aber abgesehen davon, dass aus Nationalismus noch nie etwas Gutes gekommen ist, es ist nicht unsere Nation, es ist auch nicht unser Patriotismus. Es ist vielleicht verlockend, einmal keine kritischen Abstriche machen zu müssen, keine Vorsicht mehr im Umgang mit Nationalstolz, dem Gefühl der Empörung, auch der Rachsucht, einfach nachgeben, einfach mal simpel sein, unkompliziert denken, wir stehen auf der Seite des heldenhaften Volkes der Ukraine. Mitte April schrieb Marlene Knobloch in der Süddeutschen Zeitung von durchschnittsdeutschen Halbpazifisten, von Leuten, die verlernt haben, in Kategorien von Feinden und Helden zu sprechen. Ich erinnere mich an eine Filmsequenz aus den ersten Kriegswochen, in der ein sehr junger Mann in der Westukraine zu Wort kam. Er machte Handstand auf einer Hand, turnte in komplizierten Schrauben auf dem Klettergerüst eines Kinderspielplatzes. Er war Akrobat. Ich will kein Soldat sein, sagte er. Ich will nicht schießen. Er hätte einen guten Bürger des mythologischen Europa abgegeben, frei und selbstbestimmt, wie er war. Was mag er jetzt sein? Ein Soldat? Ein Verräter? Ein Feigling? Und wo mag er sein? Im Osten der Ukraine? Über oder unter der Erde? Und was von alledem würde ihn zum Helden machen? Rande des Hains stehen wir einsam beisammen und sind festlich wie Flammen, fühlen, alles ist eins. Halten uns fest umfasst, werden im lauschenden Lande durch die weichen Gewande wachsen wie Ast an Ast. Alles ist eins, alles ist eins. Alles ist eins. Alles ist eins. Wiegt ein erwachender Hauch die Dolden des Oleanders. Sieh, wir sind nicht mehr anders. Und wir wiegen uns auch. Meine Seele spürt, dass wir am Tore tasten. Und sie fragt dich im Rasten, hast du mich hergeführt? Und du lächelst darauf, so herrlich und heiter. Und bald wandern wir weiter. Tore gehen auf. Tore gehen auf. Wir sind nicht mehr zag. Unser Weg wird kein Weh sein, wird eine lange Allee sein aus dem vergangenen Tag. Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 6. bis zum 19. September 2022. Beginnen wir mit einer Nachricht zum kalten Winter, der den Deutschen besonders, aber auch vielen Europäern und Europäerinnen jetzt bevorsteht, nachdem Nord Stream 1 nun auch abgeschaltet wurde. Es geht um die Gaspartnerschaft zwischen Russland und Deutschland. Mit dem Stopp von Nord Stream 1 am Sonnabend durch Gazprom tritt die Gasscheidung zwischen Deutschland und Russland in die Endphase ein. Welche Folgen das hat und wie das weitergeht, kann man sich nun in den düstersten Farben ausmalen. Auf alle Fälle wird es kalt und teuer. Am Sonnabend ist das geschehen, was viele schon befürchtet, vorhergesehen und gewollt haben. Gazprom stellt den Gastransport über Nord Stream 1 für eine unbestimmte Zeit ein. Doch es scheint wie eine Entscheidung für die Ewigkeit. Angeblich ist ein Ölleck bei einer verbliebenen und einigen bereits ausgeschalteten Gasturbinen der Grund, erklärte der russische Staatskonzern. Siemens Energy, der Hersteller der Turbinen, müsse die Mängel vorerst beheben. Siemens Energy streitet das Problem zwar nicht ab, hält es jedoch für einen unglaubwürdigen Grund für den Lieferstopp. Solche Leckagen könnten vor Ort abgedichtet werden, teilte der Konzern mit. Gazprom widerspricht, es gebe keinen Reparaturort. Fazit, es wird offensichtlich kein russisches Gas mehr über Nord Stream 1 nach Deutschland fließen. Von rund 42 Millionen Kubikmetern Gas aus dem Ukraine-Transit kommen laut der Bundesnetzagentur kaum noch 4 Millionen Kubikmeter Gas im bayerischen Waidhaus an. Stand ist Sonntag. Der vergangene Sonntag, der 4. September. Also, so gut wie nichts. Und der Euro ist auf dem Rekordtief. Die Folgen also. Der Euro, wie gesagt, ist auf einen Wert von 0,988 US-Dollar gefallen. Der tiefste Stand seit 2002. Jetzt können die USA Schnäppcheneinkäufe in Europa und besonders in Deutschland machen. Die Gaspreise an der internationalen Energiebörse ICE Futures sind seit Freitag von 2213 auf 2900 Dollar pro 1000 Kubikmeter gestiegen oder etwa 290 US-Dollar pro Megawattstunde, ein Plus von 30%. Diese Preise gelten für den Spotmarkt, nicht für langfristige Verträge, wie es mit Gazprom der Fall ist. Deutschlands Gasdeal mit Katar ist bisher nicht vorangekommen, weil Katar 20 Jahre Mindestlieferfrist will und Deutschland das Gas nur als Brückentechnologie sieht. Deutsche Gasimporteure sind weiterhin darauf angewiesen, die Gasspeicher verstärkt mit dem Erdgas vom Spotmarkt oder mit dem Flüssiggas LNG zu füllen. Und sie werden weiter steigende Preise zahlen müssen, um die Speicher zu füllen. Denn das Gas in deutschen Speichern reicht für maximal 3 Monate, nicht für die gesamte Heizsaison vom 1. Oktober bis zum 30. April. Wer ist schuld? Russland natürlich. Hiermit ist die Hoffnung des Wirtschaftsministers Robert Habeck von den Grünen passé, der darauf spekuliert hat, dass die Gasmärkte sich etwas entspannen und die Gaspreise sinken würden, weil Deutschlands Speicher so gut gefüllt sind. Derzeit sind es etwa 85%. Auf der Pressekonferenz zum dritten Entlastungspaket am Sonntag wirkte Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD mit Blick auf Moskau entschlossen. Putins Russland sei vertragsbrüchig geworden, so Scholz, und erfülle seine Lieferverträge nicht. Etwas, was selbst im Kalten Krieg gegolten hat, gilt nicht mehr. Russland ist kein zuverlässiger Energielieferant mehr. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow reagierte zwar weniger emotional als Scholz, untermauerte aber die russischen Kernthesen. Nord Stream 1 werde den Betrieb wieder aufnehmen, sobald die Sanktionen aufgehoben worden seien, sagte Peskow auf einer Pressekonferenz am Montag. Zu stark ist die Versuchung, diese Erklärung als ein Schuldbekenntnis des Kreml zu interpretieren. Peskow fügte jedoch hinzu, es seien die westlichen Sanktionen, die die Wartung der Gasturbinen und rechtliche Garantien verhindern würden. Es sind diese von den westlichen Staaten verhängte Sanktionen, die Situation zu dem gebracht haben, was wir jetzt sehen, wiederholte Peskow, ohne den Ukraine-Krieg auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Russland und Deutschland haben mit einem kompletten Gasscheidungsprozess begonnen, schreibt die unabhängige Zeitung Nezavisima Gazeta dazu. Die vor 52 Jahren begonnene erfolgreiche Gaskooperation zwischen Russland und Deutschland sei faktisch beendet mit den Abschlusserklärungen der Scheidungsparteien in diesen Tagen. Im Februar 1970 hatten die Sowjetunion und die Bundesrepublik Deutschland ein langfristiges Abkommen über den Bau einer Gaspipeline nach Westeuropa und die Lieferung von russischem, sowjetischem damals Gas unterzeichnet. Dieses Abkommen wurde als Deal des Jahrhunderts gefeiert. Das größte in der Geschichte der sowjetisch-deutschen und russisch-europäischen Abkommen, das zudem trotz des Widerstands seitens der USA zustande gekommen war. Die Amerikaner können nun beruhigt sein, was die russisch-deutsche Wirtschaftskooperation angeht, schließt die russische Zeitung bitter ab. Die Kooperation im Gassektor ist zumindest so gut wie nicht mehr existent. Terveiset Latista, Nimanslantin kuuntelijoille. Hei. Das Problem nun für die einfachen Menschen, die Bürger, die Arbeiterklasse, für Menschen, die in prekären Jobs sich abrackern, ist die Frage, wie können wir das Gas bzw. die Energiekosten überhaupt noch bezahlen? Die Minister und die Herrschaften, die das alles angezettelt haben, haben natürlich genug Geld, um sich schön warm in ihren Häusern, Villen und in ihren Zweit- und Dritthäusern sogar, sich es schön gemütlich zu machen. Proteste gibt es auch jede Menge schon. Am Montag soll der heiße Herbst beginnen, heißt es aus Berlin. Das will Sören Pellmann. Das ist der Ostbeauftragte der Linke-Fraktion im Bundestag, der unter dem Demonstrationsmotto Preise runter, Energie und Essen müssen bezahlbar sein, nach Leipzig bittet, auf den Augustusplatz, an einen Ort mit bekanntem Demonstrationshintergrund. Die Gasumlage, findet nämlich die Linke, ist die unsozialste Maßnahme seit Einführung von Hartz IV. Und weil damals schon so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, um ihren Unmut gegen die Sozialreformen zu äußern, werden sie es wieder tun. Diese will die Linke anführen. Dass die traditionell zerstrittene Partei endlich wieder aus der politischen Bedeutungslosigkeit heraustreten will, ist natürlich ein anderes Motiv. Auch andere mögen es heiß, allen voran die rechtsextremen Freien Sachsen, die ebenfalls einen neuen Mobilisierungsgrund suchen, seit Corona das womöglich kleinere Übel geworden ist und die Montagsdemonstrationen auf die Größe von Spaziergängen geschrumpft sind. Energieknappheit, Inflation, der Krieg in der Ukraine, soziale Abstiegsängste. Damit kann man die Leute wieder auf die Straße holen, so das Kalkül, vor allem in Sachsen, wo es eine breite Meinungsvielfalt gibt, rechts der Mitte, wo Putin tendenziell weniger Schuld hat an allem als die Bundesregierung. Die Anti-Atom-Partei, die Grünen, sagen jetzt Atomkraft, ja bitte. Von den 3 verbliebenen Atomkraftwerken in der Bundesrepublik sollen 2 bis Mitte April als Notreserve dienen. Das erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bündnis 90 Die Grünen, am Montag während der Vorstellung der Ergebnisse eines zweiten sogenannten Netzstresstests. Die beiden AKW Isar 2 und Neckar-Westheim sollen bis Mitte April 2023 noch zur Verfügung stehen, um falls nötig über den Winter einen zusätzlichen Beitrag im Stromnetz in Süddeutschland 2022-23 leisten zu können, wird der grünen Politiker in einer von seinem Ministerium verbreiteten Mitteilung zitiert. Der zweite Test kommt zu dem Ergebnis, dass stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem im Winter 2022-23 zwar sehr unwahrscheinlich sind, aktuell aber nicht vollständig ausgeschlossen werden können, hieß es weiter. Ursprünglich war vorgesehen, dass die verbliebenen Meiler Isar 2 in Niederbayern, Emsland in Niedersachsen und Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg zum Jahresende vom Netz gehen. Laut Habeck werden trotz der Überführung der beiden AKW in eine befristete Reserve alle 3 Kraftwerke planmäßig Ende 2022 vom Netz gehen. Am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt ist, halten wir fest. Das sagte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin. Neue Brennelemente werden nicht geladen und Mitte April 2023 ist auch für die Reserve Schluss. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet, www.contrabanda.org. Freedom on the airwaves. Listen to us. Noch einen zweiten Demo-Bericht. Der vorherige war aus der Berliner Zeitung, der hier ist jetzt aus der jungen Welt, über die Demo in Leipzig vom vergangenen Montag. Da heißt es, in Leipzig haben am Montagabend gut 5000 Menschen an der von der Partei Die Linke organisierten Kundgebung gegen die Verarmungspolitik der Bundesregierung teilgenommen. Unter den Teilnehmern auf dem Augustusplatz befanden sich viele junge Leute und Mitglieder linker Gruppen, aber auch zahlreiche Menschen, die nicht der linken Szene zuzurechnen sind. Nicht wenige trugen selbst hergestellte Schilder, auf denen etwa an die Ablehnung der Kriegskredite durch Karl Liebknecht im Jahr 1914 erinnert oder NATO raus aus der Ukraine gefordert wurde. Auch wir frieren nicht für eure Profite war zu lesen. Thema Einbindung der Ukraine in westliche Strukturen. Brüssel. Die Europäische Union hat der Ukraine weitere 500 Millionen Euro zur Versorgung von Binnenflüchtlingen und für die Landwirtschaft zugesagt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnete am Montag mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmyhal ein Abkommen zu den Zuschüssen. Es soll nach Angaben der Brüsseler Behörde auch die Zusammenarbeit der EU mit dem Beitrittskandidatenland verstärken. Im Frühjahr hatte von der Leyen bei einer Geberkonferenz in Warschau entsprechende Hilfen angekündigt. Seit Beginn des Krieges hat die von Russland Ende Februar angegriffene Ukraine von der EU bereits Kredite und Zuschüsse in Höhe von 5,4 Milliarden Euro erhalten. Zudem wurden 2,5 Milliarden Euro für militärische Ausrüstung mobilisiert. Am Montag beschloss die Kommission zudem, die Ukraine an das Programm Digitales Europa anzubinden. Mit dem 7,5 Milliarden Euro schweren Fördertopf soll digitale Innovation vorangetrieben werden, etwa in den Bereichen sogenannter künstlicher Intelligenz oder Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Zudem soll die Ukraine gemäß ebenfalls am Montag unterzeichneter Abkommen künftig auch Teil des gemeinsamen Zollnetzes werden. Eine Meldung aus Südamerika, Buenos Aires. Nach dem Anschlagsversuch auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner ist die Freundin des mutmaßlichen Täters gefasst worden. Die Polizei nahm die junge Frau am späten Sonntagabend Ortszeit auf einem Bahnhof in der Hauptstadt Buenos Aires fest. Die 23-Jährige soll bei dem gescheiterten Attentat eine Komplizin ihres Freundes gewesen sein. Der Mann hat am Donnerstagabend vor Fernández de Kirchners Wohnung aus nächster Nähe eine Pistole auf die Ex-Präsidentin, von 2005 bis 2015 regierte sie das Land, gerichtet und mindestens einmal abgedrückt. Allerdings löste sich kein Schuss. Daraufhin wurde er von Anhängern der Politikerin niedergerungen und von der Polizei festgenommen. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Mittlerweile weiß man, der Mann hat einen rechtsextremen Hintergrund. Angriffe auf den Antifaschismus, eine Meldung aus Bosnien. Der Partisanenfriedhof im bosnischen Mostar ist ein kunstvolles Monument zur Erinnerung an die Opfer des Faschismus. Rechten Extremisten und Neofaschisten ist er seit langem schon ein Dorn im Auge. Jetzt haben sie zugeschlagen. Die Verwüstung war nicht nur schockierend, sondern auch systematisch. Auf dem berühmten Partisanenfriedhof in Mostar in Bosnien und Herzegowina wurden Mitte Juni 2022 alle rund 700 Gedenksteine zertrümmert. Zweieinhalb Monate später gleicht der Ort noch immer einem Schlachtfeld. Überall liegen Steinreste herum, Ornamente an Wänden sind beschädigt, ein trostloses Bild. Hier am Weißen Hügel, in Bijeli Brijeg, wurde die Würdigung jener, die einst den Sieg über Nazi-Deutschland und seine Verbündeten errangen, über die italienischen Faschisten sowie die kroatischen Ustascha-Einheiten des faschistischen unabhängigen kroatischen NDH-Staates buchstäblich in Stücke gehauen. Nezavishna Java Vratska. Es ist ein exemplarischer Fall. Wer die Täter waren, dazu gibt es zwar Vermutungen und Mutmaßungen, doch genau geklärt ist das nicht. Denn die Ermittlungen der Polizei verlaufen äußerst schleppend. Und obwohl nach dem beispiellosen Akt der Zerstörung antifaschistische Aktivisten, Historiker und sogar die UNESCO darauf drängen, das Denkmal wieder zu restaurieren und künftig besser zu schützen, ist seither nichts geschehen. Eine regionale Gesetzesinitiative für eine künftige permanente Überwachung des Friedhofes scheiterte. Unklar ist auch, wer genau wie viel Geld für den Wiederaufbau zur Verfügung stellt. Seit mehr als 30 Jahren ist der Partisanenfriedhof von Mostar immer wieder Gewaltakten ausgesetzt. Gedenksteine werden zertrümmert, Hakenkreuze und Ustascha-Zeichen auf die Steinmauern gesprüht. Es ist ein Fall, der für die gesamte Westbalkanregion exemplarisch zeigt, wie nationalistische Kräfte und Neofaschisten dort Geschichte umdeuten oder ausradieren und ihre eigenen völkisch-ethnizistischen Narrative zur verbindlichen Ideologie machen wollen. Der Präsident des antifaschistischen Bündnisses Sabnor in Mostar, Sead Djulic, sieht hinter den Angriffen eine organisierte Gruppe von Neofaschisten, die sich als Fußballanhänger ausgeben würden. Sie nehmen den Partisanenfriedhof regelmäßig ins Visier. Viele in Mostar mutmaßen auch, dass die Angreifer auf Anweisung von oben handeln würden und dass die Politik sich stütze, vor allem die völkisch-nationalistisch gesinnte Partei Kroatische Demokratische Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina, die stärkste Partei der kroatischen Bevölkerungsgruppe im Land. Andererseits sei es undenkbar, dass die stundenlange Zerstörungsarbeit nicht einmal der Polizei aufgefallen sei, so die Kritik. Niemals, klagt Čulić, sei es in all den Jahren zu Verhaftungen oder anderen Sanktionen gekommen. Die staatlichen Institutionen seien somit mitschuldig an den Gewaltexzessen. Wir leisten nach Niemandslands. Von Uitbreiden Nederlands stuur ik je de vriendelijke groeten aan alle luisteraars van Contrabanda op 91.4 FM in Barcelona, Niemandsland. Dann gab es die letzten Tage und Wochen einige sehr prominente Todesfälle zu verzeichnen. Und der wohl politisch am meisten die Schlagzeilen füllende Todesfall ist der von Michail Gorbatschow. Der Spiegel kommt diese Woche in gehabter Manier an die Kioske mit der Anti-Putin, nennen sie ihn. Also alles, was an Putin böse, teuflisch ist, war an Michail Gorbatschow gut. Das tragische Vermächtnis eines Weltverbesserers, heißt es da. Und man sieht ein Foto des charismatisch netten Gorbatschow mit dem blutigen Muttermal oben auf der Glatze und seine charmante Frau Raisa neben sich. In dem langen Artikel, geschrieben von Herrn Christian Neef, heißt es unter anderem: Gorbi, Mensch Gorbi, heißt der Artikel. Zeitgeschichte. Er hat die Sowjetdiktatur friedlich beendet und die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht. Doch in seiner Politik war die russische Katastrophe von heute schon mit angelegt. Eine kritische Würdigung. Allein Gorbatschow sei am Untergang der Sowjetunion schuld. So war in vielen Stellen zu lesen. Nicht wenige meinten, er habe einen Auftrag der Amerikaner erfüllt. In jedem zweiten Eintrag tauchte das Wort Verräter auf. Es geht hier um eine Kondolenzseite für Michail Gorbatschow im russischen Internet. Für 30 Silberlinge habe Gorbatschow die Sowjetunion verkauft. Er selbst sei wohl reicher als der Oligarch Roman Abramowitsch. Kinder und Enkel könnten sein Portemonnaie sicher noch 20 Jahre lang nutzen, unterstellte eine Frau. Gorbatschow ist tot. Es ist Zeit, die Trümmer wieder einzusammeln, erklärte die Chefredakteurin des Propagandakonzerns Russland heute, Margarita Simonian, nach Gorbatschows Tod am Dienstagabend. Und meinte damit am Dienstagabend vergangener Woche und meinte damit die Trümmer des unter dem ehemaligen Sowjetpräsidenten versunkenen Reiches. War Michail Gorbatschow für die Russen nur ein riesiges Missverständnis und die Zeit zwischen 1985 und 91, die Jahre seiner Herrschaft, eine Periode, die in der Geschichte Russlands bald vergessen sein wird? Putin und seine Umgebung, schreibt der Spiegel, wollen das heute glauben machen, weil das, was Gorbatschow angestoßen hatte, so gar nicht ihren politischen Vorstellungen entspricht. Der Bauernsohn aus dem südrussischen Stavropol wollte das Land verändern. Er wollte es öffnen. Es war Anfang Oktober 1985, als sich der Generalsekretär der KPDSU auf seine erste Westreise begab nach Frankreich. Er hatte nicht zufällig Paris für diese Premiere gewählt. Er wollte Europa beeindrucken mit seiner ersten großen Abrüstungsgeste. In der französischen Nationalversammlung bot er an, die sowjetischen Mittelstreckenraketen SS-20 abzubauen. Jene Geschosse, die 1979 den NATO-Doppelbeschluss und die Aufstellung amerikanischer Pershing-Raketen ausgelöst hatten. Selbst in Moskau hatten sie solch einen Schritt Wochen zuvor noch für unmöglich gehalten. Was die Deutschen allerdings an Gorbatschow so wunderbar fanden, war seine Außenpolitik natürlich. In der Außenpolitik war er auf eine für ihn fast untypische Weise konsequent. Auf dem improvisierten sowjetisch-amerikanischen Gipfel im isländischen Reykjavik 1986 brachte er Reagan fast dazu, weitgehend auf Atomwaffen zu verzichten, bevor diesem die eigenen Leute in den Arm fielen. Und als er Anfang 1989 nach Malta reiste, wo ihn der Sturm hinderte, die Insel zu betreten, und er sich mit George Bush auf dem Kreuzfahrtschiff Maxim Gorki traf, da erklärte er: Der Kalte Krieg ist zu Ende. Das war wenige Tage nach dem Berliner Mauerfall. Gorbatschow wurde in diesen Wochen klar, dass die DDR nicht mehr zu retten war. Das Wichtigste wäre jetzt, wie auch immer das Endziel heißen mag, meinetwegen auch Wiedervereinigung, dass der Vorgang zeitlich in die Länge gezogen wird, erklärte er im engen Kreis. Das gelang ihm nicht, weil die Lage im eigenen Land immer prekärer wurde und Gorbatschow sich ohne deutsche Kredite nicht mehr halten konnte. Nur in einem Punkt leistete er noch Widerstand. Er wollte nicht, dass das vereinte Deutschland Mitglied der NATO wird. Wir haben keinerlei wirkliche Hebel, uns dem entgegenzustemmen, erklärte ihm daraufhin einer seiner engsten Berater. Und warum sollten wir wieder einen abgefahrenen Zug einholen wollen, obwohl wir eindeutig nicht mehr auf dessen Lokomotive aufspringen können? Gorbatschow lenkte ein und stimmte im Juni 1990 beim Kaukasus-Treffen mit dem deutschen Kanzler Helmut Kohl der NATO-Mitgliedschaft des künftigen Deutschlands zu. Der Weg zur Wiedervereinigung war frei. Das ist es, was die Deutschen Gorbatschow nie vergessen werden. Kohl übrigens hatte aus heutiger Sicht recht, diese Chance ohne Zögern zu nutzen. Denn beides, Wiedervereinigung und NATO-Mitgliedschaft, wären später mit Putins Russland nicht mehr zu haben gewesen. Als in Berlin die Mauer fiel und wütende Menschen die Geheimdienstzentralen stürmten, stellte sich vor der KGB-Vertretung in der Dresdner Angelikastraße ein Mann den Demonstranten entgegen, während drinnen die Akten seiner Agenten verbrannten. Geheimdienstmajor Wladimir Putin. 10 Jahre später wurde er Russlands Präsident. Es war ein fataler Fehler Gorbatschows, die Wiedervereinigung zuzulassen, rief einer seiner verlässlichen Propagandisten kürzlich im russischen Staatsfernsehen aus. Zum Abschluss sagt der Spiegel, Gorbatschow war der Anti-Putin. Er hatte nicht den Hauch von dem, was heute Putin ausmacht. Ihm fehlte nahezu alles, was ein Politiker in Russland braucht. Zumal in solch einer Umbruchsphase. Härte, Entschlossenheit, Rücksichtslosigkeit, Zynismus. Er war der große Zauderer, der zum Schluss die Macht verspielte. Gorbatschow hatte nicht genügend inneren Glauben an seine Vorbestimmung. Das sagt sein früherer Vertrauter Alexander Zipko. Er fand in sich nicht genügend Halt, um festzubleiben und anderen das Gefühl von Stärke zu geben. Wie dem auch sei, wir aus dem Niemandsland rufen ihm zu, leb wohl, druschba, farvel, Gorbi. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Планета без мужчин». И мы передаем вам большой привет из Москвы. Слушайте радио «Niemandsland» и будьте в сознании того, чего вы слушаете. Schauen wir mal, wie Russland reagiert. In Russland reagiert das Regime kühl auf den Tod des letzten Führers der Sowjetunion. Präsident Putin gönnte Gorbatschow noch nicht einmal ein Staatsbegräbnis. In der russischen Hauptstadt deutete Mitte der Woche wenig darauf hin, dass Gorbatschow am Dienstagabend gestorben war. Es gab keine Trauerbeflaggung an staatlichen Gebäuden, keine Sondersendungen in den Fernsehsendern. Während Beileidskundgebungen zahlreicher internationaler Staats- und Regierungschefs bereits in den ersten Stunden nach Gorbatschows Tod eintrafen, meldete sich die russische Führung erst spät mit einer Würdigung. Dabei war Gorbatschow schon lange schwer krank, lag viele Monate im Zentralklinikum von Moskau. Wladimir Putin, der Präsident, hatte also genug Zeit, um sich zu überlegen, welche Worte er für den letzten Sowjetführer wählen könnte. Er gibt Gorbatschow eine Mitschuld an dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion, das Putin, wie viele Russinnen und Russen, bis heute nicht überwunden hat. Der Präsident nannte ihr Ende wiederholt die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts. Der Zerfall der Sowjetunion habe das Gleichgewicht der Kräfte auf der Welt zerstört, sagte er in seiner Ansprache kurz vor dem Angriff seiner Truppen auf die Ukraine. Die russischen Fernsehsender übernahmen diese Erzählung natürlich. Gorbatschow wurde als Staatsmann gezeigt, der die Sowjetunion reformieren wollte, scheiterte und dann vom Westen betrogen wurde. Er habe sich bei unseren Feinden im Westen eingeschleimt. Das sagte die Moderatorin einer Talkshow im staatlichen Kanal Rossiya Uno, Rossiya 1. Wir mochten ihn nicht, aber er ist gerade erst gestorben, also werden wir nicht zu sehr auf ihn eindreschen. Tatsächlich ist Gorbatschow bei vielen Russen und Russinnen nicht besonders beliebt. Gerade die Älteren tragen ihm nach, dass er ihr Sowjetimperium verspielt habe, dass sie nach dem Zusammenbruch des Kommunismus unter Chaos und wirtschaftlicher Not gelitten hätten. Vieles sei in der Sowjetunion besser gewesen, sagt etwa Aljona, eine 54-jährige Verkäuferin im Zentrum von Moskau. Die Bildung der Menschen und die Industriebetriebe. Wir hatten ein geregeltes Leben, Stabilität. Gorbatschow hat das alles zerstört und uns an den Westen verkauft. Er ist ein Verräter. Auch ein 64-jähriger Passant hat nicht viel Gutes über Gorbatschow zu sagen. Er hat die älteren Menschen, die dieses Land während des Zweiten Weltkriegs verteidigt und später aufgebaut haben, im Elend zurückgelassen. Das ist ein Armutszeugnis. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Pas. Noms. Wieder ein bisschen mehr. Sí, ¿no? Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 5. bis zum 19. September 2022. Der lange Sommer neigt sich dem Ende zu. Hitzerekorde. Thema Terrorstadt Barcelona. 5. Jahrestag der Terroranschläge auf den Ramblas von Barcelona. Durch eine islamistische Terrorzelle. Nachdem die Trauerfeierlichkeit der Angehörigen der Terroropfer am vergangenen 17. August zum 5. Jahrestag von einer Gruppe separatistischer Wutbürger gestört und mit Beschimpfungen bedacht wurde, kam es einen Tag später in Cambrils, wo die Terrorzelle ebenfalls gemordet hatte, zu einer ungestörten Gedenkveranstaltung. Opfer, Angehörige und Vertreter von Rathaus und Regierung nahmen teil. Besonders hässlich war am Tag zuvor die Geste der abgesetzten Parlamentspräsidentin Kataloniens, Frau Laura Borràs, die unter Korruptionsanklage steht. Diese Frau von Puigdemonts Partei Junts per Cat ist Anhängerin einer Verschwörungstheorie, die von den katalanischen Rechtsseparatisten verbreitet wird, nämlich dass der spanische Staat bzw. spanische Geheimdienst für die Attentate verantwortlich wäre. Nach den hässlichen Beschimpfungen der Opfer auf den Ramblas war Frau Borràs lächelnd zu einer Gruppe der Wutseparatisten hingegangen und hatte sie freundschaftlich begrüßt und umarmt. Diese hatten Borràs mit Presidenta, Presidenta rufen gefeiert. Peinlich, unerträglich, aber leider wahr. Nun ist die Sache sogar der Partei von Frau Borràs peinlich geworden, nachdem es einen Proteststurm gegeben hatte. Die Parteiführung hat beschlossen, die Hassaktivistin Borràs möglichst von der Bühne der Öffentlichkeit eine Weile abzuziehen. Denn das negative Image dieser Frau droht, die Wahlchancen der Rechtskatalanisten zu schmälern. Thema Crime City Verbrechen, in der Nähe von Barcelona zumindest. Castelldefels im Landkreis Baix Llobregat ist eine kleine Stadt südlich von Barcelona, in der viele Superreiche ihre Villen, Landhäuser und Luxus-Apartments besitzen. Zweit- oder Drittwohnsitze, versteht sich. Unter ihnen auch etliche Fußballspieler, Millionäre, Milliardäre sogar. Der Barça-Spieler Pierre-Emerick Aubameyang wurde am vergangenen Samstag zum zweiten Mal Opfer eines Raubüberfalls in seiner Villa in Castelldefels. 4 maskierte Kriminelle drangen mit Pistolen und Eisenstangen bewaffnet ins Haus des Fußballstars ein, schlugen und bedrohten den Fußballer und seine Familie, Frau und Kinder und zwangen das Opfer, den Safe mit den Luxusuhren zu öffnen. Sie flohen in einem weißen Audi A3. Die Täter verletzen den Fußballer laut dessen Angaben schwer. Auch Barça-Spieler-Neueinkauf Robert Lewandowski wurde vor wenigen Wochen Opfer eines Raubüberfalls im Bezirk Barcelonas San Juan Despí. Unbekannte entrissen dem Ex-Bayern-Star seine Luxusuhr. In diesem Fall konnten die Mossos de Squadra einen der Täter festnehmen. Auch die Einbrüche in die Wohnungen und Häuser von Fußballspielern und Reichen sind nicht selten in Barcelonas Stadtvierteln und Vororten. Meistens kommen die Einbrecher, wenn die Bewohner abwesend sind. Im Falle Aubameyangs wurde indessen extreme Gewalt angewendet, was laut Polizeiaussagen eher selten vorkäme. Soeben lese ich hier auf meinem Bildschirm die Meldung, dass Aubameyang circa einen Monat krankgeschrieben ist. Die Einbrecher haben ihm den Unterkiefer gebrochen. Wir wünschen gute Besserung von hier aus dem Niemandsland. Thema Tiere. Haustierstadt Barcelona. Das Aussetzen von Haustieren, in erster Linie von Katzen und Hunden, ist laut Angaben der CAACB im ersten Trimester des Jahres 2022 um 20% zurückgegangen. CAACB ist das Centre de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona, also das Haustierzentrum für ausgesetzte Tiere in Barcelona. Zwischen Januar und Juni wurden laut einer Statistik des Rathauses in Barcelona 294 Hunde ausgesetzt, im Vorjahr 315 und 227 Katzen, Miau Miau, im Vorjahr 319. Als Hauptgrund für das Aussetzen von Haustieren gilt, dass die Würfe ausgesetzt werden, besonders bei Welfen. Auch als gefährlich eingestufte Kampfhunde werden verstärkt ausgesetzt. Im Moment hat das Rathaus 200 Hunde und 1000 Katzen, die zur Adoption angeboten werden. Adopta un Invisible, adoptiere einen Unsichtbaren, heißt die Kampagne des Rathauses von Barcelona, um die Bürger zur Adoption eines Haustieres anzuregen. Circa 14% aller verstoßenen Haustiere bleiben für immer in den Heimen. Niemandsland, das freie Radio in Barcelona. Krach, Lärm, Geschrei, Gebrüll, Gegröle, Alkoholgesänge, Schreie, klirrende Flaschen, scheppernde Rollbretter auf Asphalt und Bordsteinen. Ja, Summer in the City. Barcelona. Niemandsland. Kontrabanda 91.4 FM. Das Rathaus von Barcelona plant ab September zwischen 30.000 und 50.000 Euro für Hauseigentümer auszugeben, um die zur Straße herausgehenden Fenster schalldicht zu machen. Dies in den sogenannten Zattan. Z-A-T-H-N. Das sind die Zonas Acústicamente Tensionadas en Horario Nocturno. Also, ich übersetze mal. Akustisch angespannte Lärmzonen zu Nachtstunden. Hierfür soll insgesamt 1 Million Euro investiert werden, besonders in Gracia, Eixample, Ciudad Vella, San Martí, Sants, Montjuïc. Dies verkündete am 18. August der Concejal de Emergencia Climática im Rathaus, Eloy Badia. Bis zu 3.000 Euro Hilfe pro Wohnung können beantragt werden. Das Problem, dass die Anwohner selbst bei geschlossenen Fenstern nicht schlafen können, wegen des Lärms natürlich, und besonders in den heißen Nächten die Fenster nicht öffnen können, wird dadurch allerdings nicht gelöst. Das Angebot gilt bis zum 31. Dezember. Anträge können beim Rathaus gestellt werden. Conspiranoia der Herrschenden. Die radikalste Fraktion des in Katalonien herrschenden und regierenden Rechtskatalanismus, der Separatistenpartei Junts per Cat, setzt ideologisch ganz auf die konspirative Theorie, dass die islamistischen Attentate in Barcelona an der Rambla 2017 durch Mitwirken des spanischen Geheimdienstes ausgeführt wurden. Hohe Vertreter von Junts behaupten seit Jahren, jedoch ohne Beweise dafür zu haben oder vorzulegen, dass der CNI, der spanische Geheimdienst, die Telefone der Islamterroristen abgehört hatte. Diese Verschwörungstheorie wurde seinerzeit, das heißt kurz nach dem Massaker auf der Rambla, durch die Dschihadisten vom damaligen katalanischen Innenconsejero Joaquín Forn unter den Separatisten in Umlauf gebracht. Bisher wurde kein einziger Beweis oder Hinweis für die Fornsche Verschwörungstheorie vorgelegt oder gefunden. Die Reise eines der Terroristen und Kopf der islamischen Terrorgruppe Mohammed Hishami wurde aufgrund von Daten seines Handys und seiner Kreditkarten von der französischen Polizei rekonstruiert und nicht aufgrund einer Abhöroperation des CNI. Auch die Tatsache, dass der Hauptterrorpapst, der Imam von Ripoll, ein Individuum mit dem Namen Essati, in der Vergangenheit mehrmals auf dem Radarschirm von Polizei und Geheimdienst aufgetaucht war, ist noch kein Beweis für die Verschwörung, wie Junts, Laura Borràs und die rechte Wutfraktion des Independentismo behauptet. Andererseits ist es natürlich naheliegend, dass der CNI den Terrorimam womöglich als Informant auf der Gehaltsliste hatte. Beschämend und schmutzig ist es allerdings, die Opfer mit diesem Murks während einer Trauerfeier zu beschimpfen, zu belästigen und zu verhöhnen. Barcelona, Touristenhass in der Stadt. Tourist go home. Die Mossos Polizei ermittelt gegen den Täter eines Anschlags auf einen Touristenbus am vergangenen Freitag in der Calle Ecke Badia und Conchel de Sent an der Sagrada Familia. Zwei Schrotkugeln durchschlugen ein Seitenfenster des geparkten Busses. Die Passagiere waren nicht anwesend. Niemand wurde verletzt. Der Fahrer soll sich im Bus befunden haben, doch diese Aussage konnte nicht bestätigt werden. Jedenfalls ist auch er unverletzt. Die Schüsse wurden gegen 11 Uhr am Vormittag abgegeben, vermutlich von einem Balkon. Offenbar hat ein genervter Anwohner angesichts der ständig in seiner Straße und unter seinem Fenster geparkten Tourismusbusse die Nerven verloren und zu einer Art Waffe gegriffen, eine Schrotflinte. Ein Busfahrer erklärte: "Wir werden von den Anwohnern ständig beschimpft, wenn wir hier parken." Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. heißer Herbst, otoño caliente. Ein heißer Herbst steht laut Experten in Katalonien bevor. Am 11. September, der jetzt vor der Tür steht, dem katalanischen sogenannten Nationalfeiertag, liegt die heiße Phase des Separatismusprozesses, El Procés, schon 5 Jahre zurück. Am 1. Oktober 2017 hatte Carles Puigdemont, der damalige Präsident der Generalitat, die DUI erklärt, das heißt die Declaración Unilateral de Independencia, also die einseitige Erklärung der Unabhängigkeit, und diese dann kurz darauf wieder aufgehoben. Es hatte nur ein paar Sekunden gedauert. Danach floh er ins Ausland. Inzwischen ist viel Wasser den Llobregat runtergeflossen und das politische Panorama hat sich dramatisch verändert. Schunz und ERC, die großen Parteien des Independentismo, sind sich uneinig wie nie zuvor. Während die Linksrepublikaner regieren und auf Dialog mit Spanien setzen, dem sogenannten Mesa de Diálogo, sowie ein zukünftig ausgehandeltes, im Rahmen der Verfassung liegendes Referendum anstreben, wollen die Rechten unter Puigdemont und Laura Borràs weitermachen wie bisher. Das heißt, Provokationen außerhalb der geltenden Gesetze, Aktivismus unter Benutzung der Institutionen, Machtmissbrauch, Zweckentfremdung von Steuergeldern für Propagandazwecke und so weiter und so weiter. Am nahen Horizont liegen auch schon die Wahlen zum Rathaus von Barcelona, das Kronjuwel unter den Rathäusern hier in Katalonien, von Independentistas heiß begehrt. Doch in Händen von Ada Colau's Partei En Comú, in Koalition mit der linksseparatistischen ERC-Partei und den katalanischen Sozialisten. Am 28. Mai 2023 wird gewählt, aber der Wahlkampf wird am 11. September beginnen. Schunz haben nach dem Ausscheiden von Frau Artadi noch keinen Kandidaten bzw. noch keine Kandidatin aufgestellt. Wohnhölle Barcelona. Barcelona wird in dieser Woche Ort des European Network for Housing Research Kongresses sein. Es handelt sich um den jährlich stattfindenden Kongress über die Wohnungspolitik und ihre Probleme, vor allem den immer schwierigeren Zugang zu bezahlbarem Wohnraum für die Bürger. Der Kongress geht vom 30.08. bis zum 2.11., der ist also jetzt gerade vorbeigegangen. Er fand zum ersten Mal in Barcelona statt. Teilnehmer waren Wissenschaftler und Forscher, die sich mit verschiedenen Aspekten der Wohnraumpolitik und der Situation insgesamt beschäftigen. Da waren Architekten, Stadtplaner, Soziologen, Ökonomen. 400 Teilnehmer trafen sich also in den Räumen der Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, der Polytechnischen Universität hier in Barcelona. Die Architektin und Urbanistin Raquel Rolnick hatte einen Vortrag zum Thema Wohnraumzugang und Menschenrechte gehalten. Rolnick gilt als Kritikerin der gegenwärtigen Politik, Wohnraum als Anlagematerial für globale Spekulationsfonds zu überlassen. Ewiger Terrassenstreit in Barcelona. Wie gesagt, immer ein ewiges Thema ist der Terrassenstreit zwischen Rathaus und Barcelonas Kneipen und Restaurants. Die Situation ist immer noch nicht geklärt. Vor 15 Monaten genehmigte das Rathaus im Stadtraum 3600 Covid-Terrassen, so hieß das damals, 1588 auf der Fahrbahn, 2100 auf den Bürgersteigen. 2800 beantragten nun eine Verlängerung der Erlaubnisse, die Covid-Terrassen weiterführen zu dürfen. Doch das Rathaus erklärt, man werde jeden Fall gesondert prüfen, man werde keine pauschalen Erlaubnisse verteilen, denn es gehe darum, den Fußgängern die Bürgersteige zurückzugeben. Auch die den Fahrbahnen der Autos abgetrotzten Flächen mit dem sogenannten New Jersey Barrieren aus Beton bleiben im Kreuzfeuer der Kritik. Sie seien hässlich, ja sogar sehr gefährlich. Summer in the City, Barcelona, Contrabanda FM, yeah! Tschüss Bezahlautobahn, Highway to Hell. Die AP7-Autobahn, Hauptpiste für alle Kraftfahrzeuge raus aus der Stadt und rein in die Stadt, weist nach Abschaffung der Mautsperren und der Bezahlgebühren eine Reihe von Problemen auf, an die vor und im Moment der sogenannten Gebührenbefreiung nicht gedacht worden war. 40% mehr Verkehrsaufkommen. Jetzt, wo nicht mehr bezahlt werden muss, hätte man das bedenken müssen. Jetzt ist ein Jahr vergangen und die Regierung Kataloniens merkt, wie doppelschneidig das Schwert Bezahlautobahn doch war und ist. Kataloniens Mautgebühren waren auf ihre Art einzigartig in Spanien und Ziel von Kritik und Polemik. Durch die Befreiung des Autobahnnetzes, der Mittelmeerroute und der C32 nach Norden, der AP2, kam es zu einem beträchtlichen Überwechseln der Gratis-Landstraßennutzer zu den jetzt freien Autobahnen. Mehrere Probleme sind nun zu lösen. Das Verkehrschaos durch die gewaltige Menge der Autos. Auf der AP2 hat sich die Zahl der Verkehrsteilnehmer sogar verdoppelt. Circa 1 Milliarde Euro und 5 bis 7 Jahre wurden geschätzt, um das Verkehrschaos durch Ausbau und Erweiterung des Verkehrsnetzes zu entlasten bzw. zu beenden. Dann gibt es natürlich eine Zunahme der Unfälle und der damit verbundenen Behinderungen zu verzeichnen. Verkehrsstaus überall. Während die Unfallzahlen und besonders die Unfälle mit Toten auf den Nationalstraßen Kataloniens insgesamt spektakulär zurückgingen, um 21%, haben die Unfälle auf der AP7 um 25% und auf der Südtrasse um 66,7% zugenommen. Sonniges Barcelona, Solarstadt. Die katalanische Landesregierung hat ein Konzept vorgelegt, um den Energiekonsum in Katalonien und Spanien zu reduzieren. Erneuerbare Energien, besonders Solarenergie, soll durch das Installieren von Solarenergiezellen auf allen Dächern von öffentlichen Gebäuden gefördert werden. Erneuerbare Energien, besonders Solarenergie, sollen durch das Installieren von Solarenergiezellen auf allen Dächern von öffentlichen Gebäuden gefördert werden. Auch die Homeoffice-Arbeit im öffentlichen Dienst soll ausgeweitet werden, um Energie zu sparen. Die Conselleria d'Acció Climàtica von Teresa Jordà hat der Ministerin Teresa Ribera einen Plan zukommen lassen, um die Dachflächen der öffentlichen Gebäude systematisch mit Solarpanelen auszustatten. Auch in anderen spanischen autonomen Regionen kommen Vorschläge zum Energiesparen. Katalonien und andere Regionen wollen die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung der Innenstädte zurückfahren und die Schaufensterbeleuchtungen der Geschäfte und Kaufhäuser nach Feierabend abstellen. Kommen wir noch einmal zum katalanischen Separatismus, zum Independentismus zurück. Den hatten wir vorhin schon zweimal gebracht, aber es ist ja aktuell. Der 11. September steht vor der Tür und meine Damen und Herren, während Sie diese Sendung hören, ist es vielleicht schon der 12. oder 13. oder 14. und es gibt etwas Neues zu vermelden. Vielleicht. Jedenfalls, es gibt einen Sauerstoffballon für den Independentismo katalan. Das Komitee für Menschenrechte der Vereinten Nationen hat die Suspendierung der politischen Rechte der separatistischen katalanischen Politiker als Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta bezeichnet und gegeißelt. Der spanische Staat habe die Rechte von Herrn Oriol Junqueras, von Herrn Jordi Turull, Raúl Romeva und Josep Rull verletzt, nämlich den Artikel 25 des Internationalen Paktes über zivile und politische Rechte. Spanien habe durch die Inhaftierung dieser Leute ihre Amtsführung verhindert. Das Urteil bedeutet eine schallende Ohrfeige für die spanische Justiz und erzeugte Freudenschreie im Lager des katalanischen Separatismo. Das UN-Komitee begründet sein Urteil damit, dass das Delikt der Rebellion von verschiedenen juristischen Instanzen Europas selbst als nicht akzeptabel eingestuft worden war. Thema Lehrerstreik in Katalonien. Das für Bildung und Erziehung zuständige Departement d'Educació Kataloniens hat jetzt den mit Streik drohenden Lehrergewerkschaften einen überraschenden Deal angeboten. Man verspricht der Lehrerschaft, ab Januar zusätzliche 3.600 Lehrkräfte einzustellen, wenn der für den 7. und 28. September angekündigte Lehrer- und Dozentenstreik an katalanischen Schulen abgesagt würde. Am kommenden 7. September beginnt das ESO-Schuljahr, Educación Secundaria Obligatoria, und das Angebot der Conselleria unter dem Bildungsminister Josep González Cambray überraschte das Streikkomitee der Gewerkschaften, dass gerade die Minimalpräsenz an den Schulen am Aushandeln war. Auch die Erhöhung der Unterrichtsstunden pro Lehrer um eine Stunde soll zurückgenommen werden. Für die Gymnasien sofort, aber für die ESSO erst 2023/2024. Die Stunde Entlastung für den Lehrkörper bedeutet, 1.463 Lehrer und Lehrerinnen neu in den Lehrkörper einzugliedern, was einen Kostenfaktor von 67 Millionen bedeutet. In einem gemeinsamen Kommuniqué der Mehrheitsgewerkschaften CCU, UGT und der regionalen Gewerkschaften USTEC und ZOK wird erklärt, dass die Zurückerstattung der einen zusätzlichen Unterrichtsstunde für den 1. September gefordert wird. Bisher wurden die Streiks noch nicht ausgesetzt. Oh doch, ich sehe hier gerade auf meinem Bildschirm allerletzte Meldung. Schulbeginn in Katalonien eine Woche früher als sonst, ohne Streiks. Das heißt, man hat sich geeinigt, die Streiks sind abgeblasen. Compañero, compañera de la revolución, y viva la radio Contrabanda, y viva Niemandsland. Naturkatastrophe. Tennisballgroße Hagelkörner knallten am 31. August in der katalanischen Provinz La Bisbal d'Empordès auf Stadt und Land nieder. Dabei kam ein 20 Monate altes Kind zu Tode, das kurz auf den Hof hinausgeführt worden war. Sehr tragisch. Das meteorologische Observatorium von La Bisbal registrierte Hagelkugeln von bis zu 10 cm Durchmesser. Seit 22 Jahren hatte man solche Hageldimensionen nicht mehr registriert. Starkregenfälle und Gewitter zum Ende des Sommers sind hier in Katalonien nicht ungewöhnlich. Und ein Zusammenhang mit der sogenannten Klimakrise lässt sich laut Santi Saglia, Direktor des Meteorologischen Dienstes, nicht eindeutig herstellen. Jedoch sagte er, das Ungewöhnliche sind nicht die Hagelphänomene, sondern die Größe der Hagelkörner. Das ist neu. Fahrpreissenkungen, ja, das gibt's noch. 81.000 Katalaninnen und Katalanen haben laut Aussagen der spanischen Bahngesellschaft Renfe bereits das Gratis-Bahnticket allein in Katalonien in Anspruch genommen. Ab 1. September kann jeder Bürger und jede Bürgerin gratis die Nah- und Stadtbahnzüge benutzen. Die ATM, das ist die Autoridad de Transport Metropolità, die in Katalonien für den Nahverkehr zuständige Institution, fürchtet allerdings eine Überlastung des Verkehrsnetzes. Die Sache funktioniert so. Wer Interesse an dem Gratisreiseangebot für Nahverkehrszüge der Renfe hat, zahlt eine Art Vorausgebühr von 10 Euro. Für mittlere Entfernungen, also für größere Entfernungen, 20 Euro. Selbst darauf gibt es aber noch für Großfamilien zum Beispiel einen Preisnachlass. Mit diesem Ticket kann man dann bis zum 1. Januar 2023 gratis, so oft wie man will, alle Nahverkehrszüge in Katalonien benutzen. Hat man bis zum 1. Januar 2023 mindestens 16 Reisen in Anspruch genommen, bekommt man die ursprünglich gezahlten 10 bzw. 20 Euro zurückerstattet. Die Fahrkarte ist natürlich personenbezogen und nicht auf andere übertragbar. Bei Kontrollen muss man seinen Personalausweis vorzeigen. Jedenfalls kann man mit dem Zug jetzt gratis reisen. Eine Utopie ist wahr geworden. Lesekultur in Barcelona. 55 Millionen Euro soll sie kosten. Die große Staatsbibliothek von Barcelona, deren Bauarbeiten in diesem Monat beginnen werden. Die Staatsbibliothek wird neben der Estació de Francia gebaut. Bauherr ist das spanische Kulturministerium. Dies verkündeten am 2. September das Kulturministerium, die Consejería de Cultura Kataloniens und das Rathaus von Barcelona. 2027 soll die Stabi, die Staatsbibliothek, fertig sein, so Miquel Iceta, der Kultusminister. Tod eines Theaterdirektors. Der Direktor des katalanischen Theaterinstituts, Joan Oller, wurde am Freitag in der Trauerkapelle Sánchez de Ávila von zahlreichen Intellektuellen und Künstlern mit einem letzten Geleit verabschiedet. Oller verstarb unerwartet im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt. Kulturminister Iceta und der Sänger Joan Manuel Serrat zum Beispiel wohnten dem Trauerakt bei. Oller war in den letzten Jahren ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Ihm wurden Fälle von Machtmissbrauch als Direktor des Theaterinstituts vorgeworfen. Doch keiner wurde in eine offizielle Anklage umgewandelt. Und am Ende der Nachrichten noch ein bisschen Crime, Kriminalitätsstadt. Kinderschänder in Barcelona. Eine sehr traurige und schmutzige Affäre. Einer der bestialischsten Kinderschänder, der Päderast Arnaldo Faré, Ex-Lehrer am Colegio de Sants, den sogenannten Schulen der Maristas-Sekte, wegen zahlloser Vergewaltigungen und Fälle von sexuellem Missbrauch angeklagt, starb am vergangenen 12. August im Stadtgebiet von San Jordi in der Provinz Castellón. Der Päderast hat allein 40 Anzeigen wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung gegen sich laufen. Doch die Bestie verstand es stets, der Justiz zu entschlüpfen. Er hatte Komplizen in der Päderastenszene der Maristas und wahrscheinlich auch in den Institutionen. 12 ehemalige Lehrer des Instituts sind bzw. waren ebenfalls angeklagt. Der Fall des Päderasten der Maristas hat die Gesetzgeber veranlasst, das Gesetz über die Verjährung bei Kindesmissbrauch zu reformieren, damit Verbrecher wie dieser nicht in den Vorteil der Verjährung kommen können. In Zukunft zumindest. Ein Opfer erklärte am Montag gegenüber der Presse: Mein Vergewaltiger ist gestorben, wie Franco, ohne jemals ins Gefängnis zu kommen. Die Opfer waren alle Kinder zwischen 11 und 14 Jahren. Im Laufe der Jahrzehnte soll es geschätzte 500 Opfer gegeben haben. Und zum Schluss noch eine Crime-Meldung. BCM Crime City Barcelona. Das Verbrechen schläft nicht. 10 Intensivtäter wurden am 1. September von den Mossos d'Esquadra aus einem besetzten Lokal im Stadtteil Nou Barris entfernt. Über 45 Straftaten gehen auf das Konto der 10 Kriminellen. Diebstahl, Straßenraub, Einbrüche. Jedoch soll niemand von den Delinquenten verhaftet worden sein. Hört, hört. Neben ihren kriminellen Aktivitäten waren die 10 Individuen arabischer Herkunft auch für Vandalismus, Ruhestörung, Schmutz und öffentliches Ärgernis in der Nachbarschaft verschrien. Das geräumte Lokal wurde an den Besitzer zurückgegeben, heißt es in einer Presseerklärung der Polizei. Und nochmal eine Schießerei im Stadtteil San Martí. In der Nacht zum Sonntag wurde um 3 Uhr nachts an der Ecke Calle Fluvia ein 44-jähriger Mann von einem fahrenden Motorrad aus erschossen. Der Mann, ein Bürger der Dominikanischen Republik, starb am Tatort. Die Mossos vermuten, dass es sich bei dem Toten um ein Opfer im Bandenkrieg von Drogenhändlern handelt. Und mein Blick aus dem Fenster sagt mir, die Sonne scheint. Aber die Studiotemperaturen sind ordentlich gestiegen. Man kommt wieder ins Schwitzen. Schwüler Sommer, schwüler langer Sommer hier in der Stadt. Jo. Привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німанс Ленд на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Krieg ist Krieg. Mächtige, alte, kranke Männer fühlen sich dann erst wieder frisch, wie neu belebt, wenn das Blut von Millionen Menschen an ihren Händen klebt. Sie geben vor, andere Völker aus Not und Elend zu befreien, tauschen doch nur ausgebrannte Tyrannen gegen noch Unverbrauchte ein. Durch wie viel Blut werden sie noch warten, über wie viel Leichen gehen, um der Welt das aufzuzwingen, was sie unter Recht verstehen? Wie weit reicht die Geduld der Völker? Wie lange noch lassen sie die Schlechter ungestört lügen und mit Gewalt an sich reißen, was der ganzen Welt gehört? Wer weiß, vielleicht setzt eines Tages in einem kleinen, fernen Land ein kleiner Krieg, ein winziger Funke, wieder die ganze Welt in Brand. Und statt nach harten, präzisen Schlägen einen leichten, schnellen Sieg, wird es dann nur noch Verlierer geben und niemals Frieden. Krieg ist Krieg. Doch alle, die wir hier zusammenkamen, wollen, weil wir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem Namen je wieder einen Krieg beginnt. Alte Kranke, mächtige Männer fühlen sich frisch wie neu belebt, wenn erst das Blut von Millionen Menschen an Alle, die hier zusammen kamen, wollen, weil wir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem Namen je wieder einen Krieg beginnt. Durch wie viel Blut dürfen sie warten, über wie viel Leichen geht, um der Welt das aufzuzwingen, was sie unter Recht verstehen. Alle, die hier zusammenkamen, wollen, weil wir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem Namen je wieder einen Krieg beginnt. Wie weit reicht die Geduld der Völker? Wie lange darf man ungestört gewaltsam nehmen und vergeuden, was der ganzen Welt gehört? Alle, die hier zusammenkamen, wollen, weil wir uns einig sind, dass niemand mehr in unseren Namen je wieder einen Krieg beginnt. Wer weiß, vielleicht setzt eines Tages in einem kleinen, fernen Land ein kleiner Krieg, ein winziger Funke, wieder die ganze Welt in Brand. Alle, die hier zusammenkamen, wollen wir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem statt nach harten, präzisen Schlägen einen leichten, schnellen Sieg, wird es dann nur noch Verlierer geben und keinen Frieden. Krieg ist Krieg. Alle, die hier zusammenkommen, wollen bei mir uns einig sind, dass unserem Namen je wieder einen Krieg beginnt. Alle, die hier zusammenkommen, wollen, weil wir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem Namen je wieder Kino ist angesagt, schon fast am Ende unserer Sendung, wie immer. Was immer ihr an Gerüchten über den Berg gehört haben mögt, auf dem Monte Verita spürte ich eine Neugierde, aber auch eine Unruhe in mir aufkeimen. Etwas hielt mich hier fest, als ob es das Schicksal so wollte. Seit wann haben Sie diese asthmatischen Anfälle, Frau Leitner? Meine Reise führt mich nach Ascona, ins Sanatorium Monte Verita. Der fortschrittlichste Flecken auf Erden. Dort ist die Freiheit keine Utopie. Sie ist real. Ich war mal wieder im Maldach-Kino und habe da, bei heißen Temperaturen draußen und nicht ganz, Gott sei Dank, so heißen Temperaturen drinnen im Kino, einen wirklich wunderbaren Film gesehen. Monte Verita, der Rausch der Freiheit, heißt der Film. Es ist ein schweizerisch-deutsch-österreichischer Spielfilm von Stefan Jäger aus dem Jahr 2021 über den berühmten Monte Verita. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts machten sich einige Aussteiger auf die Suche nach dem Paradies, nach ihrem Paradies. Sie finden es in der freien Luft, unter dem offenen Himmel, auf dem Monte Verita bei Ascona in der Schweiz, wo Ida Hoffmann ein Sanatorium gründet. Demgegenüber stehen die schweren Holztäfelungen und unter Kraftaufwand zu öffnenden Türen in einer gehobenen Wiener Wohnung der häuslichen Sphäre der Frau. Wo finden die Therapien statt? Überall. Auch dort, wo die Unbekleideten liegen? Die meisten von ihnen würden sich nicht einmal als Patienten bezeichnen. Wir sind eher Sinnsuchende. Wir möchten eine neue Gesellschaftsform einführen. Die gesellschaftlichen Erwartungen an eine Frau von Stand sind somit vorgezeichnet. Die 29-jährige Hanna Leitner, Mutter zweier Mädchen, leidet an Ohnmachtsanfällen und wird von ihrem Ehemann Anton, der auf sein Recht pocht und einen Sohn zeugen will, sexuell genötigt. Die junge Frau folgt nach einer Entgleisung ihres Mannes fluchtartig dem Psychoanalytiker Otto Gross in das neu eröffnete Sanatorium Monte Verita, um Abstand von ihrem Gatten zu gewinnen. Was Hanna nicht weiß, ist, dass ihr Arzt aufgrund eines Drogenproblems das Sanatorium aufsucht. Dort fasst sie Mut und findet zu einer eigenständigen Identität als Frau. Auch verwirklicht sie ihre Faszination für die Fotografie, die ihr von ihrem Mann, einem erfolgreichen Porträtfotografen, verboten worden war. Dich ernenne ich nun zu unserer Hausfotografin. Meine Damen und Herren, Hermann Hesse. Deine Ambitionen sind lächerlich. Andere Frauen wären froh, so leben zu dürfen und nur deine Pflichten zu haben. Ich habe einen Fehler gemacht. Hanna trifft auf so illustre Persönlichkeiten wie den Schriftsteller Hermann Hesse, die Tänzerin Isadora Duncan und Lotte Hattemer. Ursprünglich war sie auf den Monte Verita gereist, um geheilt zu ihrer Familie zurückzukehren. Allerdings verstärkt sich hier ihr Wunsch, sich als Künstlerin zu verwirklichen und im Leben eigene Wege zu gehen. So kommt es in Ascona zum endgültigen Bruch mit ihrem Mann. Der Film ist, wie gesagt, von 2021. Produktionsländer sind Schweiz, Deutschland, Österreich. Der Film ist 116 Minuten lang. Regie führt Stefan Jäger. Das Drehbuch ist von Cornelia Narax. Und Mitspielende sind Maresi Riegner, Hanna Leitner, Joel Bassmann als Hermann Hesse, Hanna Herzsprung als Lotte Hattemer, Max Hubacher als Otto Gross, Julia Jentsch als Ida Hoffmann, Philipp Haus als Anton Leitner und viele, viele andere mehr. Ein paar Worte zum Hintergrund und zur Produktion. Die Dreharbeiten fanden an 34 Drehtagen von August bis Oktober 2020 im Tessin, im Piemont, in den MMC-Studios in Köln und in Wien statt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie starteten die Dreharbeiten 3 Monate später als ursprünglich geplant. Auf einer Wiese im Maggiatal wurde das Haupthaus der Aussteigersiedlung nachgebaut. Unterstützt wurde die Produktion vom Bundesamt für Kultur, BAK, der Zürcher Filmstiftung. Der Film hat mich sehr beeindruckt. Die Kameraführung übrigens ist auch zu erwähnen. Dafür war Daniela Knapp verantwortlich. Für den Ton zeichnete Reto Stamm. Und die Kostümbilder sind von Veronika Albert. Der Film ist eine runde Sache. Er zeigt einen Abschnitt in einer Epoche und er zeigt einen feministischen, könnte man sagen, Aufbruch einer jungen Frau, der nicht theoretisch, sondern drastisch körperlich, physisch, praktisch und im Leben der Frau selber zum Ausbruch kommt. Keine Theorie, alles gelebte Praxis. Ein guter Film. Anschauen. Dankeschön. Und damit möchte ich mich verabschieden aus dem heutigen Niemandsland. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Wir sind zurück im Niemandsland. Es ist September. Wir hoffen, dass es kein allzu heißer Herbst wird. Zumindest nicht klimamäßig, aber doch ein anständig heißer Herbst, was das Protestieren betrifft. Denn es geht einfach nicht mehr weiter so. Die Menschen müssen aufstehen, für ihre Rechte kämpfen und sich nicht weiter niederdrücken lassen von den Herrschaften, die durch Kriege und ihren ökonomischen Raubbau an Mensch und Natur diesen Planeten zerstören. Bis nächste Woche. Alles Gute. Tschüss. Gib dem Berg ein bisschen Zeit. Lass ihn auf dich wirken. Du kommst zurück oder soll ich dich ins Irrenhaus bringen? Ihr entscheidet einfach so über mein Leben? Ich freue mich zu sehr. Wie die Natur uns bewegt, wie sie uns heilt. Jeder hier leistet seinen Beitrag für die Gemeinschaft. Gibst damit deiner eigenen Leistung einen Wert. Unser gemeinsames Glück ist in diesen Fotografien. Sie sind all das, was der Berg uns bedeutet. Kraft, Liebe und Freiheit. Na, wir können doch nicht einfach alles zurücklassen, sagt wer. Die heutige Sendung kann man nachhören unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Adieu, agur.